Welche Rolle spielt Dankbarkeit in deinem Leben? Würdest du dich als einen dankbaren Menschen bezeichnen? Und wenn ja, würden das die Menschen, die dich am besten kennen, bestätigen? Würden dich deine Eltern, deine Geschwister, deine Kinder, deine Freunde und deine Arbeitskollegen als eine dankbare Person bezeichnen? Oder würden sie eher andere Attribute wählen, um dich zu beschreiben? Aber was macht überhaupt einen dankbaren Menschen aus? Hat er ständig ein Lächeln auf den Lippen und sagt er 20 Mal am Tag Danke? Oder woran kann man ihn erkennen? Haben wir als Christen eine besondere Verantwortung, dankbar zu sein? Und wenn ja, wie können wir biblische Dankbarkeit praktizieren und kultivieren? Wozu brauchen wir Dankbarkeit überhaupt? Und kann man in der heutigen Zeit überhaupt noch dankbar sein? Dies sind wichtige Fragen, denen wir uns als Christen stellen müssen, zumal Gottes Wort viel über Dankbarkeit sagt und die Psalmen sind hier keine Ausnahme. Es gibt eine Art von Psalmen, die auch als Danklieder bezeichnet werden, gerade deshalb, weil sie den Dank Gottes zum Inhalt und zum Ziel haben. Und wir brauchen diesen Psalm, den wir heute lesen, Psalm 30, um zu verstehen, was Dankbarkeit ist und weshalb Gott uns dazu ruft, dankbar zu sein. Die Danklieder in den Psalmen gehen aber darüber hinaus, weil sie nicht nur Informationen weitergeben, sondern echte biblische Dankbarkeit in unseren Herzen kultivieren, wenn wir uns auf sie einlassen. Wir alle stehen in der Gefahr, undankbar statt dankbar zu sein, Gottes Güte und Treue in unserem Leben als eine Selbstverständlichkeit zu betrachten und zu meckern und uns zu beklagen, wenn es nicht so läuft, wie wir es gerne hätten. Und genau deshalb hat Gott uns die Danklieder in den Psalm geschickt. Und Psalm 30 ist hier ein Paradebeispiel. Wenn ihr eine Bibel dabei habt, dann könnt ihr sie aufschlagen zu Psalm 30. Psalm 30. Es ist überschrieben, und das gehört zum Psalm mit dazu, ein Psalm Davids, ein Lied zur Einweihung des Tempels. Ich will dich preisen, Herr, denn du hast mich aus einem tiefen Abgrund heraufgezogen und meinen Feinden keinen Triumph über mich gegönnt. Herr, mein Gott, im Gebet schrie ich zu dir und du hast mich geheilt. Herr, du hast mich aus dem Totenreich zurückgeholt und mir das Leben wieder neu geschenkt. Vor dem sicheren Tod hast du mich bewahrt. Singt und musiziert für den Herrn alle, die ihr ihm die Treue haltet. Gebt Dank seinem heiligen Namen, denn nur einen Augenblick dauert sein Zorn, aber ein Leben lang seine Güte. Noch am Abend weinen wir, doch am Morgen kehrt wieder Jubel ein. Als es mir gut ging, war ich sorglos und dachte, niemals werde ich zu Fall kommen. Herr, du warst sehr gnädig zu mir. Du gabst mir Schutz wie eine sichere Festung auf einem hohen Berg. Doch als du dich vor mir verbargst, da war ich ohne jeden Halt. In meiner Not schrie ich zu dir, Herr, hilf mir. Willst du, dass mein Leben zu Ende geht und dass man mich zu Grabe trägt? Welchen Wert hätte das für dich? Kann ein zu Staub zerfallener Mensch dir danken und deine Treue verkünden? Höre mich doch, Herr, und sei mir gnädig. Herr, sei mein Helfer. Ja, du hast mein Klagelied in einen Reigentanz verwandelt. Den Trauermantel hast du mir ausgezogen und mich in ein Festgewand gekleidet. So singe ich von ganzem Herzen zu deiner Ehre. Nie werde ich schweigen. O Herr, mein Gott, ich werde dir danken für immer und ewig. Unser Vater im Himmel, wir danken dir für dein gutes Wort. Wir wissen, dass dein Wort nicht nur wahr ist, sondern dass es mächtig ist, Leben zu schenken, da wo geistlicher Tod ist, Glauben zu schenken, da wo Unglauben ist. Wir bitten, dass du das tust in unseren Herzen heute Morgen, dass du wirkst durch die Kraft deines Heiligen Geistes und dass du uns veränderst, dass wir nicht so nach Hause gehen, wie wir gekommen sind, sondern dass du uns deinem Sohn, Jesus Christus, ähnlicher machst. Das beten wir gemeinsam in seinem Namen. Amen. Wenn wir die Hauptbotschaft oder die Hauptaussage dieses Psalmes, dieses Dankliedes zusammenfassen wollen, dann können wir Folgendes sagen. Wir müssen Gott danken, weil er gut und treu ist. Wir müssen Gott danken, weil er gut und weil er treu ist. Aber was bedeutet es genau, dankbar zu sein? Und wie kann uns dieser Psalm dabei helfen? Wenn wir uns dieses Danklied näher anschauen, dann erkennen wir mindestens drei Aspekte biblischer Dankbarkeit. Biblische Dankbarkeit ist erstens konkret, sie ist zweitens öffentlich und sie ist drittens ehrlich. Sie ist erstens konkret, zweitens öffentlich und drittens ehrlich. Das Erste, was wir in diesem Psalm sehen, ist, dass David konkret ist. Er sagt nicht einfach allgemein tausendmal Danke, sondern er sagt Gott ganz konkret, wofür er ihm dankbar ist. Wir sehen das in den ersten 3-4 Versen. Hier sagt David: Ich will dich preisen, Herr, denn du hast mich aus einem tiefen Abgrund heraufgezogen und meinen Feinden keinen Triumph über mich gegönnt. Herr, mein Gott, im Gebet schrie ich zu dir und du hast mich geheilt. Herr, du hast mich aus dem Totenreich zurückgeholt und mir das Leben wieder neu geschenkt. Vor dem sicheren Tod hast du mich bewahrt. David preist Gott dafür, dass er ihn aus einem tiefen Abgrund gezogen und seinen Feinden keinen Triumph gegönnt hat. Darüber hinaus erhebt David Gott, weil er sein Gebet erhört und ihn von körperlichem Gebrechen geheilt hat. David geht so weit und sagt, dass er sogar dem Tode nahe war, aber dass Gott ihm neues Leben geschenkt und ihn vor dem sicheren Tod bewahrt hat. Davids Dankbarkeit hat gute Gründe. Und diese Gründe sollen wir Gott nennen, genauso wie David es hier tut. Wenn Gott dein Gebet nach Gesundheit erhört hat, dann ist es wichtig und richtig, dass du dir Zeit nimmst, um Gott dafür zu danken. Wenn du schon lange dafür betest, dass deine Kinder christliche Lebenspartner finden und Gott dieses Gebet erhört, dann ist es nur logisch und natürlich, dass du Gott deine Freude und deinen Dank zum Ausdruck bringst. Ich habe gerade letzte Woche von Matthias und Sabine Bank erfahren, dass zwei ihrer Kinder sich verlobt haben, vor kurzem, und auf den Ehehafen zusteuern. Das ist ein Grund, Gott zu danken und Gott zu preisen. Wenn Gott deine unerträgliche Arbeitssituation auf wundersame Weise zum Guten gewandt hat, dann ist es wichtig und richtig, dass du Gott dafür dankst. Und dieser Dank ist nicht eine reine Formalität oder eine lästige Pflicht, sondern ein freudiges Ereignis, das unsere Gefühle und Emotionen mit einbezieht. Wir dürfen nicht vergessen, dass Psalm 30 kein stilles Gebet, sondern ein Danklied ist, das gesungen werden sollte, gemeinsam. Und auch wenn wir keine Noten zu diesem Lied haben oder genau wissen, wie dieses Lied vertont wurde, dann können wir uns sicher sein, dass es kein Trauermarsch, sondern ein freudiges Lied war, die dem Inhalt passend und angemessen war. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich mache oft die Erfahrung, dass die gefühlte Freude und die Dankbarkeit über Gebetserhörung und frohe Kunde prinzipiell nicht so lange anhält, wie die Sorge und Bedrückung über schlechte Kunde. Ich kann 10 positive Dinge an einem Tag erlebt haben, aber wenn ich nur eine schlechte Erfahrung gemacht habe, kann das alles übertünchen und meine Stimmung herunterziehen. Ein gutes Beispiel für mich sind hier Prüfungen. Gerade während meines Theologiestudiums in den Staaten habe ich die Prüfungszeit immer als eine große Belastung erlebt. Die Tage und die Wochen des Lernens vor den Prüfungen, die waren oft ein Horror für mich. Aber sobald die Prüfungen vorbei waren, dann fiel meistens eine Riesenlast, eine zentnerschwere Last von meinen Schultern und ich fühlte mich unglaublich erleichtert. Das Problem ist nur, dass dieses positive Gefühl der Erleichterung bei mir oft nicht lange anhält und in keinem Verhältnis steht zu der Anspannung vorher. Ich denke, dass es deswegen auch gut und wichtig ist, dass wir uns bewusst Zeit nehmen, um Gott zu danken, wenn immer wir seine Güte und Treue erleben. Und zwar mitten in den Momenten, wenn unser Herz vor Freude und Dankbarkeit zu platzen droht. Und das muss nicht immer ein langes Gebet sein. Für mich war das oft im Auto auf der Nachhausefahrt ein Halleluja, was ich rausgeschrien habe. Dankbarkeit zu kultivieren ist ein Prozess, der strategisches Denken und Handeln erfordert, der aber nicht nur unser Verhalten, sondern vor allem unsere Herzen verändert. Nur weil ich 10-mal Danke sage, bedeutet das nicht automatisch, dass ich auch ein dankbarer Mensch bin. Ein dankbarer Mensch ist in den Augen der Bibel jemand, dessen Herz von Gottes Güte und Treue nachhaltig verändert worden ist. Biblische Dankbarkeit ist auch immer ein Ausdruck und eine Erinnerung an unsere Abhängigkeit von Gott. Biblische Dankbarkeit sagt nicht, danke Gott für deine Hilfe, aber ich hätte das auch alleine hinbekommen. Sondern sie sagt, danke Gott für deine Hilfe, ohne die ich völlig hilflos, aufgeschmissen und verloren wäre. Du bist mein Held und mein Retter. Und weil wir alle dazu neigen, zu vergessen, wie Gott uns seine Güte und Treue gezeigt und unsere Gebete erhört hat, kann es sehr hilfreich sein, wenn wir die konkreten Gründe für unseren Dank zu Papier bringen, um uns daran zu erinnern, genauso wie es David in diesem Psalm hier tut. Sonst hätten wir diesen Psalm heute nicht. Ein geistliches Tagebuch kann hier eine sehr große Hilfe sein. Und für alle, die schreibfaul sind, kann man solch ein Tagebuch auch heutzutage digital in Video- oder Audioform auf dem Smartphone oder auf dem Computer aufzeichnen. Manche von euch haben die Gewohnheit, am Ende des Tages zurückzublicken auf Gottes Güte und Treue und Gott dafür zu danken. Und das kann eine große Hilfe für uns sein, um Gott ganz konkret zu danken. Aber dankbar zu sein bedeutet nicht nur konkret, sondern auch öffentlich zu sein. Wenn wir im biblischen Sinne dankbar sein wollen, dann gilt es, unseren Dank öffentlich zu machen. Das bedeutet, dass unser Dank Gott gegenüber keine reine Privatangelegenheit ist, sondern eine Plattform, um Gott öffentlich zu ehren und seinen Namen groß zu machen. Wir sehen das vor uns im Text in Vers 5 und 6. David sagt hier, singt und musiziert für den Herrn, alle, die ihr ihm die Treue haltet. Gebt Dank seinem heiligen Namen, denn nur einen Augenblick dauert sein Zorn, aber ein Leben lang seine Güte. Noch am Abend weinen wir, doch am Morgen kehrt wieder Jubel ein. David singt hier kein Solo, sondern er fordert die Gläubigen, das heißt die Gemeinde, dazu auf einzustimmen in den Jubel und in den Dank Gottes. Und darüber hinaus sehen wir das auch am Titel des Psalms, der da heißt, ein Psalm Davids, ein Lied zur Einweihung des Tempels. Dieses Danklied sollte bei einem der bedeutendsten Momente in der Geschichte Israels gemeinsam gesungen werden. Bis zu diesem Zeitpunkt hatte Gott in einem mobilen Zelt, die auch Stiftshütte genannt wurde, in der Bundeslade mit seinem Volk gewohnt. Aber jetzt durch den Tempel würde Gott endlich stationär und bleibend unter seinem Volk wohnen. Und die Bibelkundigen unter euch wissen, dass es Davids innigster Wunsch gewesen war, Gott diesen Tempel zu bauen, Gott dieses Privileg aber nicht an David, sondern an seinen Sohn Salomon weitergegeben hatte. Das heißt, David hat selbst diesen Tag niemals miterlebt, aber er hat diesen Tag mit vorbereitet, indem er diesen Psalm, dieses Danklied geschrieben hat. Und dieser Dank war kein privater Dank im stillen Kämmerlein, sondern er war ein öffentlicher Dank, der regelrecht ansteckend wirken sollte. Und genau das soll auch unser Dank bewirken. Natürlich gibt es auch intime, private Gebetsanliegen, deren Erhörung wir nicht herausposaunen sollten. Aber biblische Dankbarkeit wird grundsätzlich immer nach außen sichtbar und weist auf Gottes Güte und Treue hin. Das beginnt im Kleinen, in der Ehe und in der Familie. Wenn du Gott dankbar bist, dann sollte es normal sein, dass deine Ehepartner und deine Kinder das mitkriegen. Es sollte gang und gäbe sein, dass wir unseren Liebsten davon erzählen, wenn Gott unser Gebet erhört hat und dass wir Gott gemeinsam danken. Das gemeinsame Danken kann ganz spontan, aber auch beim Gebet vor dem Essen oder in der Familienandacht geschehen. Wenn wir in unserer eigenen Familie daran erinnert werden, wie gut und treu Gott ist und wie Gott Gebet erhört, dann hat das zur Folge, dass wir im Glauben wachsen und unsere Freude am Herrn zunimmt, weil unser Gottvertrauen wächst und wir Gottes Güte und Treue hautnah und ganz konkret erleben. Vielleicht habt ihr auch als Familie für deine Schulsituation gebetet, weil du keine Freunde oder schlechte Noten hattest und von den Klassenkameraden gemobbt und gehänselt wurdest, und Gott hat euer Gebet erhört. Dann sollte es das Normalste von der Welt sein, wenn du nach Hause kommst und deinen Eltern und Geschwistern davon erzählst und ihr gemeinsam Halleluja sagt. Vielleicht hast du eine unerwartete Gehaltserhöhung, eine Beförderung oder einen besonders lukrativen Auftrag in der Firma bekommen, und dann bedeutet biblische Dankbarkeit, dass du deinen Lieben davon erzählst und zum Ausdruck bringst, wie dankbar du Gott für seinen Segen bist. Der öffentliche Charakter unseres Dankens ist aber nicht nur auf unsere Familie und auf unsere Ehe begrenzt, sondern trifft natürlich auch auf unsere Freundschaften, auf die Jugend in der Gemeinde, auf den Hauskreis und letztendlich die ganze Gemeinde zu. So wie hier in diesem Psalm. Und das ist auch einer der Gründe, weshalb wir in den Hauskreisen, in der Jugend und in den Bibelstunden noch immer bewusst Zeit lassen für Zeugnisse. Weil wir Anteil nehmen wollen an dem Leben unserer Geschwister und an Gottes Treue und Güte erinnert werden müssen, wenn es uns schwerfällt, sie in unserem eigenen Leben zu sehen. Aber der öffentliche Charakter unseres Dankens trifft nicht nur auf die Familie und Gemeinde, sondern auch auf die ungläubige Welt zu. Wenn du deinem Klassenkamerad erzählst, wie dir Gott in deiner Prüfungsangst geholfen hat, oder dein Arbeitskollege mitbekommt, dass du Gott für deinen Arbeitsplatz dankbar bist, dann kannst du ein eindrucksvolles Zeugnis für das Evangelium sein. Das kann manchmal Mut erfordern, sollte letztendlich aber normal sein, dass wir auch unseren nichtchristlichen Freunden, unseren Kollegen, unseren Mitschülern und Nachbarn von Gottes Güte und Treue erzählen. Ich habe in Berlin einen guten väterlichen Freund, der eigentlich schon im Ruhestand ist, der aber Unternehmer ist und einfach weitermacht. Und der ist mir in diesem Punkt ein gutes Vorbild. Er heißt Heinz und er war lange Jahre Ältester unserer Gemeinde, meiner Heimatgemeinde, wo ich groß geworden bin. Und er ist bis heute ein ziemlich einflussreicher und erfolgreicher Geschäftsmann, der durch seine Firma ständig Kontakt mit Nichtchristen hat. Und was ich an ihm so schätze, ist zu sehen, wie natürlich er seinen Glauben auslebt, auch gerade in Gesprächen mit anderen Geschäftsleuten, die mit dem Glauben absolut nichts am Hut haben. Ich war oft mit ihm unterwegs, wenn sein Handy klingelte, und habe einige Gespräche überhört und erlebt, auf welche natürliche Art und Weise er Nichtchristen von Gebetserhörung erzählt hat. Er hat kein schwer verständliches christliches Fachjargon benutzt, sondern hat mit einfachen Worten Leuten erzählt, wie dankbar er Gott ist. Als wenn es das Natürlichste von der Welt wäre. Und das hat ihm viele Türen geöffnet, um anderen die frohe Botschaft zu erzählen. Und ich habe da gemerkt, dass ich mich oftmals viel schwerer damit tue und dass ich auch Angst davor haben kann, wie Menschen reagieren, wenn ich Gottes Dank so öffentlich zum Ausdruck bringe. In manchem kann man vielleicht sagen, dass das auch eine Gabe ist, wie bei meinem Freund Heinz, oder dass das auch eine Typfrage ist. Aber insgesamt denke ich, dass das ein Prozess ist, den wir alle lernen und in dem wir wachsen können. Insofern soll mein Freund Heinz kein abschreckendes Beispiel, sondern ein Ansporn und eine Ermutigung für dich sein, deinen Dank Gott gegenüber öffentlich zu machen, auch gerade in den Beziehungen, die Gott dir mit ungläubigen Menschen schenkt. Bete dafür, dass Gott dein Herz durch sein Wort so formt, dass dein öffentlicher Dank Gott gegenüber immer selbstverständlicher wird für dich. Aber biblische Dankbarkeit bedeutet nicht nur, konkret und öffentlich zu sein, sondern auch ehrlich. Biblische Dankbarkeit erfordert Ehrlichkeit. Und wir sehen das in den restlichen Versen ab Vers 7. David sagt, und ich sprach, als es mir gut ging, ich werde ewiglich nicht wanken. Herr, durch deine Gnade hattest du meinen Berg fest hingestellt. Als du aber dein Angesicht verbargst, wurde ich bestürzt. Zu dir, Herr, rief ich, zu dem Herrn flehte ich um Gnade. Wozu ist mein Blut gut, wenn ich in die Grube fahre? Wird dir der Staub danken? Wird er deine Treue verkündigen? Höre, o Herr, und sei mir gnädig. Herr, sei du mein Helfer. Du hast meine Klage in einen Reigen verwandelt. Du hast mein Trauergewand gelöst und mich mit Freude umgürtet, damit man dir zu Ehren Lob singe und nicht schweige. O Herr, mein Gott, ich werde dir danken für immer und ewig. David erinnert sich hier an eine Zeit, zu der es ihm richtig gut ging. Wir wissen nicht genau, wann das war, es kann aber durchaus die Zeit vor seinem Ehebruch mit Bathseba gewesen sein, zu der Gott ihm als König über Israel Ruhe von all seinen Feinden gegeben hatte. Zu einer solchen Zeit des Wohlstandes wurde David selbst genügsam und anmaßend und dachte bei sich selbst, mir wird es immer so gut gehen, komme was wolle. Aber David hatte damals außer Acht gelassen, dass seine Situation und sein Wohlstand nicht auf seinen eigenen Mist gewachsen war, sondern ein Ausdruck von Gottes Gnade war, wie er es hier in Vers 7 deutlich macht. Gottes Gnade war der Grund, dass er solche Stabilität genoss. Als dann Gott daraufhin David seine spürbare Gegenwart entzog, änderte sich die Situation schlagartig. Und David ging es dreckig. Es ging ihm so dreckig, dass er um sein nacktes Leben fürchtete und Gott um Gnade anflehte. Sagte, zu dir, Herr, rief ich, zu dem Herrn flehte ich um Gnade. Wozu ist mein Blut gut, wenn ich in die Grube fahre? Wird dir der Staub danken? Wird er deine Treue verkündigen? Höre, o Herr, und sei mir gnädig. Herr, sei du mein Helfer. David ist hier sehr ehrlich, wenn er zugibt, dass ihn sein eigenes Versagen in die Krise gestürzt hat. Er macht nicht die Umstände, seine Umwelt, seine Erziehung oder Gott für sein Leid verantwortlich, sondern er gesteht ein, dass sein Elend auf seinen eigenen Mist gewachsen ist. Aber er bleibt nicht da stehen, sondern wendet sich voll Verzweiflung Gott zu und er fleht ihn um Gnade an. Er gibt Gott sogar Argumente, um deutlich zu machen, dass Gott mehr von ihm hat, wenn er lebt, als wenn er stirbt. Er macht deutlich, dass er dazu geschaffen ist, um Gott zu danken und um seine Treue zu verkünden. Aber das kann er nur tun, wenn er lebend ist. Er bittet Gott erneut, ihm gnädig zu sein, ihm zu helfen und spricht Gott dabei die ganze Zeit mit seinem persönlichen Bundesnamen Jahwe an, der Gottes Treue unterstreicht. Das erkennt ihr daran, dass in euren Bibeln der Name Herr in Großbuchstaben geschrieben ist. Und dann endet David den Psalm mit einem Freudentanz, weil der Herr sein Gebet erhört und ihn aus der Not befreit hat. Er sagt, du hast mir meine Klage verwandelt in einen Reigen. Du hast mir den Sack der Trauer ausgezogen und mich mit Freude gegürtet, dass ich dir Lob singe und nicht still werde. Herr, mein Gott, ich will dir danken in Ewigkeit. David unterstreicht hier den Kontrast, den deutlichen Unterschied von vorher zu nachher, wenn er sagt, dass er einst in einem Trauersack Klage gehalten hat, jetzt aber durch Gottes Eingreifen und Hören vor Freude tanzt und nicht aufhören kann, Gott zu loben und zu danken in alle Ewigkeit. Und solche Ehrlichkeit sollte auch unsere Dankbarkeit Gott gegenüber ausmachen, wenn wir erkennen, dass Gott uns aus einer Not befreit hat, in die wir uns selber gebracht haben. Wenn Gott uns zum Beispiel aus Abhängigkeit zu Alkohol, zu Drogen, aus Essstörung oder aus Pornografie befreit oder uns Versöhnung mit einem Bruder oder einer Schwester geschenkt hat, deren Beziehung wir selbst durch unser Verhalten ruiniert hatten, dann wird Gottes gute und treue Handeln, sein Erhören unseres Gebetes noch viel wertvoller und kostbarer, weil Gottes Gebetserhörung in diesem Fall nicht nur seine Güte und Treue, sondern auch seine Gnade sichtbar werden lässt. Es ist eine Sache, wenn Gott uns von einer Krankheit wiederherstellt, für die wir direkt nichts können. Aber es ist eine völlig andere Sache, wenn wir versagen und deshalb leiden und Gott uns dennoch rettet. Und deshalb müssen wir ehrlich sein vor Gott und einander, wenn wir biblische Dankbarkeit in unseren Herzen kultivieren möchten, weil durch Jesus selbst unser Scheitern, selbst unser Versagen eine Plattform für Gottes Güte und für seine Treue sein kann. Und diese Wahrheit wird nirgends besser sichtbar als im Evangelium selbst. Von Natur aus sind wir alle so autonom und selbstgenügsam, so unabhängig wie David in Vers 7. Wir meinen, dass wir keine Hilfe und keinen Retter nötig haben, sondern uns am eigenen Schopfe aus dem Sumpf ziehen können. Aber die Wahrheit ist, dass wir genauso wie David verloren und hilflos sind, wenn Gott uns nicht rettet, weil wir unsere Abhängigkeit von Gott geleugnet und daher für immer unter Gottes gerechtem Zorn stehen. Aber Gott hat in seiner Güte und Treue gehandelt, noch bevor wir überhaupt zu ihm rufen konnten, indem er seinen Sohn, Jesus Christus, auf diese Erde gesandt hat, um in völliger Abhängigkeit zu ihm zu leben, so wie wir es hätten tun sollen, aber nicht getan haben. Und obwohl Jesus dies in Vollkommenheit und Perfektion getan hat, und obwohl er nie versagt hat, wurde er wie ein krimineller Verbrecher und Versager auf brutalste Art und Weise an einem Kreuz hingerichtet. als sein stellvertretendes Opfer für jeden von uns, der von seiner Sünde, seiner eigenen Unabhängigkeit umkehrt und darauf vertraut, dass Jesus am Kreuz stellvertretend für sein Versagen ein für allemal bezahlt hat. Und um anzuzeigen, dass Jesu Opfer genügend war und dass es akzeptiert wurde, hat Gott der Vater Jesus nach 3 Tagen von den Toten wieder auferweckt und ihn für immer zu seiner Rechten erhöht. Es gibt keine wertvollere und größere Rettungsaktion Gottes als diese. Und wenn du hier bist und dich fragst, was das bedeutet und wie du gerettet werden kannst, dann komm nach dem Gottesdienst auf mich oder die Geschwister um dich herum zu, damit wir dir mehr von der Güte und der Treue Gottes in Jesus erzählen können und du ewige Dankbarkeit finden kannst. Wenn dieser Jesus dein Herr und dein Retter ist, dann kannst du ihn auch in den bittersten Stunden deines Lebens, mitten im größten Schmerz, ein dankbarer Mensch sein, weil du weißt, dass Gott dich aus deiner allergrößten Not befreit und gerettet hat und dein jetziges Leid, so schwer es auch ist, schon bald ein Ende haben wird. Bist du ein dankbarer Mensch? Wenn wir diese Frage von Psalm 30 hier betrachten, dann hängt die Antwort in erster Linie davon ab, inwiefern dein Herz von Gottes Güte und Treue und seiner Gnade in Jesus ergriffen ist. Je mehr wir Gottes Güte und Gnade in unserem Leben wahrnehmen und feiern, desto mehr wird Gott unsere Herzen mit Dankbarkeit erfüllen. Eine Dankbarkeit, die konkret, die öffentlich und die ehrlich ist. Lasst uns beten. Unser Herr und Gott, wir preisen dich für deine Güte und für deine Treue in unserem Leben und deine Gnade in Jesus, die wir jeden Tag brauchen. Wir danken dir von ganzem Herzen für erhörte Gebetsanliegen und wir bitten dich, dass du unsere Augen öffnest für deine Güte, für deine Treue und für deine Gnade, sodass unsere Herzen immer mehr erfüllt sind mit Dankbarkeit, die uns und andere im Glauben stärkt und die dich ehrt. Wir beten das zu deiner Ehre und zu unserem ewigen Besten. Amen.